Streich mir zum Abschied noch einmal die Hände. Good night, good night. Schön war das Märchen, nun ist es zu Ende. Good night, good night. Von dir Abend wir sehnen es um Liebe und Glück sind nur ein Traum. Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände. Gute Nacht, gute Nacht. Einmal, da schlägt für uns die Stunde, in der wir unser Sehnen einsam fühlen. Einmal, da blutet deine Wunde, und du musst unter Tränen zu mir sagen. Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände. Gute Nacht, gute Nacht. Schön war das Märchen, ist es zu Ende. Gute Nacht. Kommt der Abend, wir fühlen es kaum. Liebe und Glück sind nur ein Traum. Reich mir zum Abschied noch einmal. Gute Nacht, gute Nacht.